Ja, hallo und herzlich willkommen zum 48. Conancast. Heute mal wieder ein Themen-Podcast. Und zwar geht es heute um den Charakter-Contest Nr. 3, der vor kurzem uns im Forum startete und dann auch beendet wurde. Und mit dabei heute in der Diskussion ist auch Marcel. Ja, hallo. Dann unser Stargast, der Kevin. Oh, hallöchen, hallöchen. Und mit dabei ist auch Olli. Schönen guten Tag. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal direkt an mit der Gruppe A. Also für alle, die es nicht wissen, beim Charakter-Contest geht es einfach, jetzt rede ich doch was anderes. Naja, beim Charakter-Contest geht es darum, dass wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, die ja kurz bevorsteht, es zuerst eine Gruppenphase gibt mit diversen Charakteren. Dann kommen dort die besten Charaktere weiter und treten dann im Achtelfinale und Viertel-, Halb- und Finale dann eben immer direkt gegeneinander an, wobei dann einer weiterkommt und der andere ausscheidet und so wird am Ende halt der beste Charakter gekürt. Ich hatte die Gruppenphasen am Anfang ausgelost und am 4. Mai ging es dann mit der ersten Gruppe los. Da waren unter anderem zum Beispiel Shuiji Akai drinne oder auch Wermut, die beide weitergekommen sind mit 40 und 36 Stimmen. Auf Platz 3 ist dann zum Beispiel, also in diesem Fall Ranmori gewesen mit 23 Stimmen, die doch recht deutlich ausgeschieden ist, wie ich finde. Und ja, auch Genta konnte sich mit 12 Stimmen erreichen, was ich ihm so eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Ich hätte dann, glaube ich, eher noch Sonoko, die mit 3 Stimmen auch rausgeflogen ist, wahrscheinlich mehr Stimmen zugetraut. Also, um nochmal die anderen Charaktere zu nennen, die in der Gruppe waren, das waren Korn, Naeko Miike, die Freundin von Shiba, und Anokata, also der Boss der Organisation, die haben alle ein paar Stimmen bekommen. Aber am Endeffekt haben sich dann doch Akai und Wermut sehr deutlich durchgesetzt voran, die ja eigentlich so gut wie gar keine Chance hat, wenn man das mal hier so sieht. Also die ist ja untergegangen, was ich so gar nicht erwartet hätte. Naja, vielleicht. Ja, dann denke ich immer. Oh ja, okay. Ja, oder, naja, also Ran, denke ich, hätte man durchaus noch ein Weiterkommen, denke ich, wirklich zutrauen können, da sie im Hauptcharakter ist. Aber ja, Sonoku hat, finde ich, bis auf ihre freche Art, nicht so einen großartigen Charakter. Und Genta ist vielleicht noch irgendwie der sympathische Dumme, so in dieser Detektivserie. Dumm, ja. Naja, ja gut, sympathisch, naja, kann man drüber streiten. Ja, und ansonsten Anokata ist für mich eben nur, zwar der Boss, aber ist nur ein Codename für mich. Also insofern ist es da schwierig, für ihn als Charakter zu werten, weil er für mich keine Charakterzüge hat. Ja, auch nicht, ne? Es kommt ja auch immer darauf an, wie man bei so einem Charakter-Contest an die Stimmenabgabe rangeht. Also für mich war es ja der erste Contest und bei mir war es dann eben so, ich habe mir dann so halt angeguckt, wer steht so zur Auswahl und klar, man mag mehrere Leute, aber es ist dann halt immer ein, für den man sozusagen, okay, dem gönne ich jetzt mal, dass er weiterkommt oder so. Also es spielen immer verschiedene Kriterien bei der Stimmenabgabe mit rein. Ja, klar, also die taktische Wahl ist hier natürlich auch sehr wichtig. Also die Ergebnisse... Taktische Wahl. Ja. Da muss ich kurz gleich mal einen Einschub machen, weil das war echt eine Frechheit. Darf ich kurz... Nein, noch nicht, ganz kurz. Ich finde, alle, die das jetzt hören, ich finde es ganz schlimm, dass manche von euch super Witzigen die Stimme aufgeschoben haben bis zum Ende. Ja, das nur war um blöd. Dann irgendwie hahaha, Trololo, jetzt darfst du weitermachen, Philipp. Ja, genau. Das geht nämlich bei der Wahl auch, ist das so, dass die Ergebnisse zu jedem Zeitpunkt offen sind. Also jedes Duell oder jede Gruppenphase geht genau einen Tag, also 24 Stunden in etwa. Es kommen immer 5, 10, 20 Minuten, vielleicht Unterschied, aber es sind in etwa immer 24 Stunden. Und die Ergebnisse liegen zu jedem Zeitpunkt offen. Das heißt, wenn ich jetzt abstimme und sage, Sonoko kriegt eine Stimme, und dann führt ihr am Anfang mit einer Stimme. Und wenn dann eben schon klar ist, dass zum Beispiel Shuiji Akai deutlich weiter ist und sich dann nur noch Wermut und in diesem Fall vielleicht Ran um Platz 2 streiten und ich eigentlich deutlicher Fan von Akai bin, aber sowieso davon ausgehe, dass Akai schon klar weiter ist, dann würde ich meine Stimme vielleicht eher Ran geben, damit die dann eben Wermut rausschmeißt. Das ist eben so eine taktische Wahl, wo man abwägen muss, was denn für einen persönlich wichtiger ist. Ist natürlich im Endeffekt die Sache, wenn dann Akai am Ende doch noch rausfliegt, obwohl das ein eigener Lieblingscharakter ist, ist es natürlich blöd gelaufen. Das ist nun mal die taktische Wahl. Das ist wie bei jeder Wahl so. Man kann taktisch wählen. In diesem Fall vielleicht noch ein bisschen mehr, da die Ergebnisse zu jedem Zeitpunkt offen liegen. Und ja, Ich würde dann einfach mal weitermachen mit der zweiten Gruppenphase, damit wir hier noch ein bisschen durchkommen. Da waren unter anderem, also deutliche Favoriten waren natürlich Jin und Takagi, also Takagi als Frauenheld und Jin als der Oberbösewicht sozusagen. Die kriegen immer genug Stimmen. Danach kamen dann, also 42 und 40 Stimmen haben die beiden bekommen. Danach kam Akemi Miyano mit 20 Stimmen. Das fand ich auch recht beachtlich dafür, dass sie eigentlich nur einmal ganz kurz auftrat und das noch am Anfang der Serie. Hat sie hier 20 Stimmen bekommen. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, wirklich. Also Atemraum. Naja, was heißt Anfang der Serie? Ich meine, viele haben ja auch mit Viva neu in den Reihen gefunden. Das stimmt natürlich. Ne? Okay. Und dadurch wurde sie auch einigen wieder genauer ins Gedächtnis gerufen. Ich denke, also, das hat ihr sehr geholfen. Ich muss auch dazu sagen, meine Stimme hat Akemi Miyano in diesem Fall auch bekommen, weil ich den Charakter einfach mag und Jin und Takagi, damit kann ich nicht so viel anfangen. Dann habe ich Akemi Miyano die Stimme gegeben, weil sie eben mit Akai und dementsprechend auch eventuell mit Okia was zu tun hat. Was mir noch, welcher Charakter mir sonst noch eventuell sehr sympathisch gewesen wäre, wäre Kansuke Yamato oder wie auch immer er heißt. Der Polizist aus Nagano mit der Narbe dem einen Bein. Mit den Krücken, oder? Ja, genau, mit der Krücke. Ja, okay. Der mit dem Fall Rote Wandfall da. Der war auch noch sehr sympathisch. Ist dann auch cool, auf Platz 4 in dieser Gruppenphase gekommen, obwohl er auch sehr wenige Auftritte hat. Und noch vor Megure. Also, das kann sich durchaus sehen lassen. Das ist beachtlich, ja. Das fand ich auch überraschend, auf jeden Fall. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass er doch ganze 13 Stimmen bekommt. Das ist ja nicht so wenig. Ja, da hat sich auch eine kleine eigene Fangemeinde sozusagen. Also wenn ich habe da die Diskussion ein bisschen verfolgt. Du hast dich da so ein bisschen rausgebildet. Es gibt also einige, die bevorzugen echt Kansuke. Und ist natürlich schön zu wissen, dass auch neue Polizisten, also der ist ja relativ neu aufgetaucht, in Band 59 war das ja erst, das erste Mal, dass der so eine große Fangemeinde hinter sich vereinen kann, ist schon schön. Also da sieht man nochmal, dass Aoyama es immer noch schafft, neue Charaktere einzubauen. Also sieht man auch an anderen Charakteren, so bei Sera, wo wir noch nachher dazu kommen werden. Enttäuschend fand ich allerdings, dass Takaki Morofshi, also Komei, also dieser andere da, bei dem Rote Wandfall, sein Konkurrent sozusagen, der hat nur eine einzige Stimme bekommen. Ist natürlich dementsprechend untergegangen. Und Le Pin, der Hund von Jirokshi Suzuki, hat gar keine einzige Stimme bekommen. Oje, ja, das erste Haustier überhaupt hier im Contest. Ja, und also es gab im letzten Contest, das ist ja der dritte Contest jetzt schon, in den letzten beiden Jahren, das findet immer jährlich statt, der Contest, gab es immer einige Charaktere, die, oder Hunde oder Tiere in diesem Fall, die keine Stimme bekommen haben. Allerdings sind es diesmal wirklich wenige, da die Anzahl der abstimmenden Benutzer natürlich von Jahr zu Jahr größer wird und dementsprechend gibt es immer weniger Charaktere oder Tiere, die gar keine Stimme bekommen. Das war in den letzten Jahren vermehrt so, in diesem Jahr eigentlich kaum noch. Und Le Pin ist ja jetzt eine einsame Ausnahme. Warum habt ihr den denn nicht gewählt hier? Los! Keinen Bock gehabt. Ja. Nee, ich mag den Hund irgendwie nicht. Der ist mir, weil der ist ja von dem, Jirokichi und der ist so cool. Den finde ich genial. Aber sein Hund war mir noch nie irgendwie. Ja, man weiß zwar, hey, der hat einen Hund, Looper, aber man der sagt war schon mal nicht. Eingesperrt, ja. Ja, genau, in dem einzelnen Dachs war das. Exakt. Oder? Genau. Okay. Dann, aber ich habe keine Verbindung mit dem Hund. Ja, geht mir ähnlich. Also, irgendwie so eine große Rolle oder so scheint er ja auch nicht zu spielen. Also, bei Goro ist es ja immer noch so, da war ja die eine Folge, wo Goro Kogoro quasi zu diesen Hinweisen führt und bei Le Pin gibt es das ja eigentlich gar nicht, also weiß ich jetzt auch nicht. Also für mich ist er einfach nur der Begleiter von Sonokos Onkel. Ja, ich muss dazu gestehen, ich habe die Charaktere für diesen Contest auch größtenteils ausgesucht, also anhand der Analysen, was letztes Jahr oder vor zwei Jahren auch wer erfolgreich dabei war, die sind natürlich wieder mit dabei. Dann habe ich einige Charaktere, die zum Beispiel keine Stimmen bekommen haben, die habe ich nochmal eine Chance gegeben und einige habe ich auch neu dazu genommen. In diesem Fall war Le Pin auch ein Versuch sozusagen, nachdem Goro im letzten Jahr sicher, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, das war glaube ich Podcast 36 oder sowas, könnt ihr gerne, 34 meine ich, ja kann sein, irgendwo da, den solltet ihr euch mal anhören, da ging es auch darum, dass Goro sich gegen Irish durchgesetzt hat und ist auch ins Achtelfinale gekommen und von daher dachte ich, vielleicht hat Le Pin auch eine Chance und habe ihn einfach mal aufgenommen. Jetzt ist er natürlich kläglich gescheitert, wird man dann sehen, wie es im nächsten Jahr dann aussieht, ob dann Le Pin wieder dabei ist oder welche Hunde man nochmal oder Tiere man noch mit reinnimmt. Machen wir mal weiter mit der nächsten Gruppenphase oder Gruppe. Das ist Gruppe C, Wer ist Borben? Schöner Untertitel. Denn in dieser Gruppe ging es sehr mysteriös zu, wie man schon sagen kann. Also Hey G war natürlich haushoher Favorit als zweifacher Vizesieger. Und dann war noch Subaru Okia mit dabei. Eske war auch mit dabei. Neben Subaru Okia auch noch Borben, Amuro und der Narbenmann. Also eigentlich alles, was so mit Borben zu tun hat. Die ganze Borben-Arc war praktisch vertreten, bis auf Sera und ich glaube, das war es dann auch schon. Aber okay, Agasa war auch noch mit drin, sollte ich vielleicht nicht unterschlagen. Und Kamel oder Kamel. Kamel, ja, nicht, dass ey. Clemens mich wieder... Naja, auf jeden Fall... Heiji war natürlich Haushofer Favorit und zweiter Platz war für mich eigentlich klar, dass der an Okia gehen dürfte. Geringe Außenseiterchancen hätte ich noch Agasa oder eventuell auch Amuro, wo man ja bisher gar nicht wusste, wie die Fangemeinde auf diesen reagiert, zugeschrieben. Aber bei Amuro war es dann doch eher so, dass der Effekt, den Sera auf sich vereinen konnte, dieses Mal nicht ganz so bei Amuro stattgefunden. Also man muss sagen, letztes Jahr war es bei Sera eine ähnliche Situation. Die konnten sich auch knapp in der Gruppenphase nicht fürs Achtelfinale qualifizieren. Und in diesem Fall ist Amuro dann doch noch stärker gescheitert, als Sera im letzten Jahr in der Gruppenphase gescheitert ist. Aber, naja. Man kann es aber auch nicht übel nehmen eigentlich, ne? Ja, also viele kennen Amuro ja noch nicht, aber es war zum Beispiel ich, ja. Aber das war bei Sera letztes Jahr auch so. Und trotzdem hat sie deutlich mehr Stimmen bekommen als Amuro in diesem Fall. Es mag natürlich auch daran liegen, dass vielleicht die Konkurrenz eine andere war. Also mit Heiji und Okia, ja, das ist schon ein bisschen größer. Und ja, ich denke mal, hier ist eigentlich klar, dass die beiden hätten weiterkommen müssen. Und die sind im Endeffekt auch weitergekommen. Also ich freue mich darüber natürlich sehr. Ich denke, es könnte auch daran liegen, dass viele die Kapitel nicht lesen, die aktuell rauskommen, aber den Anime schauen. Und da ist ja Sera inzwischen schon vorgekommen, Amuro noch nicht. Ja, es ging mir ums letzte Jahr, als Sera gerade im Manga 2 Monate neu dabei war. Und da hatte Sera auch schon eine Menge Stimmen bekommen im Vergleich zu Amuro jetzt. Ist das echt immens viel gewesen damals im letzten Jahr. Vielleicht wurden die alle nur gespoilert damals. Spoiler. Spoiler hier, ne? Ja. Gut. Ja, das war eigentlich so eine Gruppe, da war es eigentlich von Anfang an klar. Und deswegen mache ich einfach mal weiter mit der nächsten Gruppe D. Also es gibt 8 Gruppen insgesamt, nicht, dass ihr jetzt hier denkt, wir sind gleich schon durch. Naja, auch wieder eine Gruppe, wo ich gerade sehe, wo es wieder einiges Interessantes gab. Zum Beispiel Yui Tora da, die Jugendfreundin von Kansuke, die hat keine einzige Stimme bekommen, auch in diesem Fall. Und Venus, die Katze von, oder der Kater von Diana Kingston, hat eine Stimme bekommen, also auch nicht sonderlich viel. Was dann allerdings, welche Charaktere allerdings viele Stimmen bekommen haben, waren zum Beispiel Kaito Kid, ist Platz 1 gewesen. Knapp dahinter Jodie Starling und dahinter dann Yukiko und Eri, also ein bisschen weiter abgeschlagen schon. Ja, halte ich auch für eigentlich das sinnvollste Ergebnis. Kaito ist ja sehr beliebt insgesamt, bei Frauen vor allem. Bei Frauen, ja. Also bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Und Jodie Starling ist einfach so eine, auch in den deutschen Folgen war sie ja schon dabei. Ja. Und dementsprechend als, ja, sie ist einfach cool, muss man so sagen. Also hat viele Sympathisanten. Ja, was man vielleicht noch zu den Verlierern sagen kann. Sonokos Freund Makoto kam jetzt nicht wirklich oft vor und hatte noch nicht wirklich große Momente und viel Dialog. Und sonst Yui Tora da, die eine Polizistin, ja, ebenso kam eigentlich fast nie vor und ist auch noch relativ neu. Ich glaube, er ist seit Band 60 oder so mit Kansuke zusammen oder 59 wahrscheinlich. Und ja, Jugo Yokomiso, der eine Polizist, das war dieser von den Yokomiso-Brüdern, der mit der etwas den kürzeren Haaren, nicht mit den lockigen. Der Morizo verehrt, ne? Genau, der andere halt. Der immer so ein bisschen sarkastisch ist und alles. Naja, gut, ja. Ist eigentlich ganz lustig, aber wahrscheinlich zu unbekannt und viele verwechseln die wahrscheinlich auch von daher. Jo, dann sind wir auch schon bei der Gruppe E. Und da gab es wieder einmal das eigentlich erste richtige, also wirklich richtige Duell in diesem Charakter-Contest. Und zwar haben sich da gleich schon am Anfang so, als wie ich das verfolgt habe, 3 Charaktere herauskristallisiert. Das sind zum einen Kokoro, Sera und eben Kaito Kuroba, die alle 3 Ambitionen hatten, das Achtelfinale zu erreichen. Die haben sich ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, also Sango Yokomiso, der andere Bruder daneben, Shiratori, Chiba Yusa Kokudo, auch der nicht, und James Black, die hatten alle keine Chance. Das wird natürlich jetzt Clemens nicht gerade freuen, wenn er sich diesen Podcast anhören sollte, dass Black da rausgeflogen ist, nachdem er drei Stimmen bekommen hat, wovon eigentlich überhaupt nur eine von Clemens wahrscheinlich sein wird. Also Kokoro und Sera konnten sich letzten Endes gegen Kaito Kuroba setzen. Das finde ich eigentlich auch gut, da ja Kaito Kid schon weiter ist und man mit Kaito Kuroba dann keinen zweiten Kaito benötigt. Verwandten da im Achtelfinale braucht. Also hatte Sera jetzt schon nach einem Jahr im japanischen Manga geschafft, hier ins Achtelfinale zu kommen. Das ist schon mal erstaunlich. Ich weiß nicht, ob Amuro das im nächsten Jahr auch schaffen wird. Ich denke mal eher nicht. Es sei denn, da tut sich noch irgendwas und es stellt sich da irgendwas im Komisches heraus im Manga oder in der Serie. Was allerdings wahrscheinlich nicht viele beeinflussen wird, da ja EMA nicht sehr viele Bände nach Deutschland bringen wird im Verlauf des nächsten Jahres. Naja. Ja, aber Sera ist ey dann jetzt auch schon im Anime aufgetaucht. Also. Das stimmt natürlich. Also viele schauen ja auch den Anime und da dürfte Sera auch schon ein großes Potenzial an vermeintlichen WLAN abgreifen. Also ich finde, sie ist auch cool, ähnlich wie Jody vielleicht. Alle Vergleiche hinken, aber ich denke, das kann man eigentlich ganz gut vergleichen, so dass die Jody, die früher so cool drauf war und irgendwie ein bisschen mysteriöses Potenzial in die Serie gebracht hat, das ist jetzt Sera im deutschen Manga oder im japanischen Anime. Und allerdings stellt sich dann am Ende, geht das natürlich auch dann weiter und kommt dann natürlich ein bisschen anders noch, als man denkt. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt, oder wie hieß die Folge? Erstens ja. Kommt es anders, hieß genau, ja. Ja, soweit ja. Dazu. Hier ist natürlich auch immer die Diskussion, ist es jetzt ungerecht, wenn immer zweimal die gleichen Charaktere, also die gleichen in Anführungszeichen, mit Kaito Kuroba und Kaito Kid drin sind, zumal ja Kaito Kuroba eigentlich, ich glaube, nur in einer Folge überhaupt vorkommt, während Kaito Kid ja... zwei, ja. So. Ja, ich glaube auch fast nie halt. Und Kaito Kid ist eigentlich auch nur so ein Gastcharakter, aber hat ja seine eigene Serie, ist aber in Conan integriert. Ja, ist immer so eine Frage. Und mit Conan und Finichi, der Doppelidentität, die waren ja auch beide hier im Contest. Ja, also wir hatten da, es ist auch so eine Diskussion mal im Wiki gewesen, inwiefern denn jetzt Charaktere einen eigenen Artikel bekommen sollten. Also zum Beispiel bei Jody Centimillion, wie sie da, oder wie hieß sie? Hieß so, ne? Ja, und, genau, ja. Jody Starling ist es ja klar, das ist eine Person, da braucht man nicht unterteilen. Aber zum Beispiel bei Kaito Kuroba oder Kaito Kid, okay, das ist auch fraglich, aber bei Conan und Shinichi ist eigentlich ganz deutlich, das sind zwei unterschiedliche Personalitäten und die kann man nicht über einen Kamm scheren. Also nee. Conan ist ja ganz anders in seiner Art als Shinichi, der arrogante Oberschüler. Also zum Beispiel bei Akai und Okia, wenn man jetzt annehmen sollte, dass es die gleichen Personen sind, also die gleiche Charakter ist, das sind auch zwei vollkommen unterschiedliche Charaktere doch gewesen oder sind es noch. Da sollte man auch nicht sagen, dass man da nur eine Person nimmt und die dann da zur Wahl stellt. Genau, auch so bei Ai und Sherry oder Shiomiyano. Das finde ich, da muss man immer so einen Mittelweg finden, der dann für alle erträglich ist. Also bei Kaito kann man sich jetzt auch streiten, aber im Endeffekt Also ich würde es eher bei Kaito würde ich sogar eher weniger sagen als bei Shio und Shinichi, weil Kaito, wie gesagt, kommt vielleicht zweimal vor und hat für Conan eigentlich auch keine wichtige Rolle. Ja, bei Shio, ohne jetzt zu spoilern, ich war ja auch bisher einmal da und ja. Ja, aber bei ihr ist schon wieder was anderes, weil sie ist so mysteriös und hat auch mit der Organisation zu tun. Aber sie hat ja nicht wirklich einen eigenen Charakter entwickelt in dieser einen Folge, auf den man sich jetzt schützen sollte. Wenn man dann nämlich wenn Shiomiya nur zur Wahl stehen sollte, dann würde man wenn man sie wählt, wahrscheinlich eher die Aihaibara wählen, ja, als sie. Fall. Und nicht diese Shiomiya nur sehen. Bei Conan sieht man ja den Conan und bei Shinichi sieht man den Shinichi. Ja, man könnte mal alle Charaktere, die so zwei Versionen sozusagen haben, in direkten Duellen gegeneinander antreten lassen. Also das wäre eine gute Idee, ja. Was könnte man ja mal machen in so einem kleinen Charakter-Contest. Hatten wir letztes Mal auch schon geplant. Das wollte ich, glaube ich, diesmal auch einbringen, aber dann hat die Zeit irgendwie gefehlt, damit ich das alles noch rechtzeitig über die Bühne bekommen habe, bevor der Japan-Tag gestartet ist und dass wir da nicht irgendwie in Verzug geraten. Naja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen dann, aber... Vielleicht kann man das nächstes Mal so als Vorauswahl, bevor der... Ja, genau, so wollte ich das auch machen, ja. Auch mit Charakteren, die so als sonst wie dabei sind, damit man sich schon mal so ein bisschen, wie beim Eurovision Song Contest oder sowas, ein paar festgesetzt und der Rest wird dann gewählt sozusagen. Obwohl das auch wahrscheinlich ein bisschen viele Wahlen am Ende sind, muss man dann sehen. Ich würde auch gerne jetzt auf jeden Fall gerne mal weitermachen mit der nächsten Gruppe F. Da war ja Ai Haibara drinne, also klarer Favoritin Ai Haibara mit Shinichi, der eben schon angesprochen wurde hier. Die beiden waren so klare Favoriten. Dann noch Kazuha, die hätte eventuell auch noch was reißen können. Ansonsten war da auch weniger Potenzial. Zum Beispiel Mitsuhiko war noch mit dabei, der eigentlich generell in den letzten Jahren immer wenig Stimmen bekommen hat. In diesem Jahr gab es dann auch keinen wirklichen Anlass, ihm mehr Stimmen zu geben. Von daher war klar, dass er da so ausscheiden wird. Wodka, gleiches Spiel. Jirokshi mit 0 Stimmen auch. Oh. Kevin. Nee, echt? Ja. Was? Hätte sie mal wählen sollen, ne? Tja. Ja, endlich machen müssen. Ja, ist echt so. Obwohl das sowieso nichts bringt, 1 oder 0 Stimmen, dann sollte man seine Stimme lieber auf Kazuha oder Shinichi verteilen. Naja, dann noch Matsuda, der schon mal 7 Stimmen bekommen hat, das ist eigentlich ganz gut. Und Fusai Campbell, es tötet mich, wie ich sie ausspreche, die, ja. Agathas Freundin jedenfalls. Genau, die da so ein bisschen auch mysteriös ist noch, aber man weiß es ja nicht, was dann noch so passiert. Tja. Also Ai ist klar Favoritin, dann Shinichi dahinter und Kazuha ist eigentlich ganz annehmbar, wie das hier ausgegangen ist. Ich hätte eventuell noch Kazuha vor Shinichi weitergewählt, weil ich Shinichis Charakter einfach nicht so ganz mag. Aber so wie es ausgegangen ist, spielt das eigentlich, denke ich mal, die Meinung des ganzen Forums gut wider, würde ich sagen. Ja, kann man so unterstreichen. Oder hättet ihr gerne Matsuda oder Fusai weitergesehen? Nein. Ja, das Problem ist, finde ich, immer, wenn man die Alternativen sieht zu den kleineren Charakteren, die man auch gerne wählen möchte, dann ist es natürlich schwer, wenn man irgendwie doch Ai Haibara irgendwie weiterhaben will oder so, auch wenn es klar ist. Man geben halt doch viele denen die Stimme, den größeren Charakteren. Ja. Vor allem jetzt hier war es doch, naja, fast eng, würde ich sagen, bei Platz 2 zwischen Kazuha und Shinichi. Aber ja, das ging schon ein bisschen mehr in. Also es war schon eine kleine Auseinandersetzung, aber im Endeffekt haben da glaube ich auch alle gesehen, dass er Kazuha nicht wirklich eine Chance hat, da auch irgendwas zu reißen. Nun ja. Dann Gruppe G, da ging es um Misao und Misae. Das ist also Misao Yamamura und klar. Misae Yamamura, die Großmutter von Misao Yamamura, die vielleicht einige von dem Fall mit der Berghexe kennen dürften. Zudem ist auch die Berghexe mit in diesem Fall gewesen, das war ja Miwako Sato. Die ist klar weitergewählt worden mit 53 Stimmen, also überdeutlich in dieser Gruppe. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die Alternativen nicht ganz so gut waren mit Misao Yamamura, Misae Yamamura. Sonst war noch dabei Saguro Hakuba, der auf Platz 2 gewählt wurde. Dahinter eben Misao Yamamura, also aber mit deutlich abgeschlagen beide. Und dann noch Kea hatte eine kleinere Chance, genauso auch Toichi, Kuroba und sonst abgeschlagen waren eben Misae Yamamura, Irish und auch Yoko Okino. Nun ja, hat mich gewundert, dass Kea auch so viele Stimmen bekommen hat. Die hätte ich eigentlich gar nicht so gut eingeschätzt. Ich weiß nicht, woher jetzt dieser Populationsschub kam. Im letzten Jahr ist sie eigentlich ziemlich deutlich, ich glaube mit 1, 2, 3, 4, 5 Stimmen rausgeflogen. Jetzt hier 13 ist ja eigentlich gar nichts passiert, was sie so hätte voranbringen können. Nö, ja. Passiert ist wirklich nichts, aber ich habe sie nur in guter Erinnerung eigentlich. Ja. Als Mizuna Shirena und als Kia und als auch Hidemi Hondo, ja. Ah ja, genau, die meine ich ja. Ja, genau. Ja, also es ist schon ein mysteriöser Charakter und cool ist sie auch, also kommt, ich finde sie gut, ja. Kommt ja auch immer darauf an, wie gesagt, wie die Gruppe jetzt halt ist. Wie gesagt, wenn die anderen in der Gruppe nicht so besonders toll waren, dann wählt man vielleicht da auch eher Kia, weil sie am ehesten vielleicht. Man weiß ja auch nicht, wer abstimmt. Man weiß ja nie, stimmen jetzt nur Leute ab, die nur die deutschen Folgen kennen? Oder stimmen da Leute ab, die alles kennen? Oder die nur bis zu dem Punkt? Oder man weiß es einfach nie. Und das macht es auch nochmal spannend, finde ich. Weil man es sind immer alle möglichen Leute da. Und ich meine, außer solche Charaktere wie Shinichi, die wirklich jeder kennt, oder Conan, dann Da ist immer dann eine Sache. Deswegen ist es auch mit Subaru Okia zum Beispiel so eine Sache, weil die den einfach niemand kennt. Und da ist schon wahrscheinlicher, dass einige dann Akai kennen als zum Beispiel Subaru Okia. Also wenn ich mir so 0A15-Fans, oh, ich liebe diese Bezeichnung, benutze ich in letzter Zeit häufig, anschaue, die eben noch gar nicht mal wissen, also die schon mitbekommen, dass Akai tot ist, aber darüber hinaus wissen die eigentlich gar nichts. Also die schauen eigentlich nur den deutschen Anime und weiter informiert haben sie sich dann auch nicht. Ist natürlich schade, aber solche Fans gibt es natürlich auch. Im deutschen Anime stirbt immer Akai noch nicht, oder? Nee, aber man, ja, das natürlich nicht, aber man weiß natürlich trotzdem, als Fan bekommt man irgendwo immer mal mit, dass Akai tot ist. Also es ist ja, ist es ja auch so, wenn ich Leute frage, wie weit sie denn im Anime sind und sie sagen dann, jo, ich habe so ein paar Folgen geschaut, dann frage ich als erstes als grobe Einschätzung, ob bei denen ein Akai in der Serie schon tot ist. So als Spoiler. Das ist kein Spoiler, aber... Naja. Ach doch, für die schon, wenn die ja, für noch. Die schon, ja, aber naja, das weiß eigentlich jeder. Also insofern machen wir mal weiter mit der nächsten Gruppe. Die letzte Gruppe, H, da waren Conan und besagte Katze oder Kater Goro mit drin, die beide weitergekommen sind. Ganz deutlich. Dahinter dann noch Chianti mit ein paar mehr Stimmen. Auch noch eine kleine Chance. Die hatte ich, glaube ich, auch gewählt. Dahinter dann noch weit abgeschlagen Ayumi, Jinzo Nakamori oder Nakamura, wie EMA sagen würde. Kobayashi, also die von die Klassenlehrerin da. Dann Heizo, Hattori und Araide, die alle wirklich überhaupt keine Chance hatten, aber haben alle noch ein paar Stimmen bekommen irgendwoher. Erstaunlich. Naja, also Conan war klar, dass er weiterkommt. Obwohl Shinichi ja vorher schon weiter war, ist auch Conan noch weitergekommen. Und Goro als Kater hat sich auch mal wieder ins Achtelfinale gekämpft. Das schätze ich mal eigentlich. War wieder ganz klar. Ja. Ich weiß nicht, ob Chianti eventuell eine Chance gegen Goro gehabt hätte, wenn vielleicht die Konkurrenz irgendwie anders gewesen wäre. Ja, lässt sich drüber streiten. Ich denke schon. Eine gewisse Chance hat natürlich jeder immer. Also, Naja, dann machen wir mal weiter mit dem Achtelfinale. Es gäbe hier in der Gruppenphase nicht so viel zu diskutieren, da die Gruppen alle durch meine Auslosung der Gruppen einigermaßen so aufgeteilt gewesen waren, dass in jeder Gruppe es einige Favoriten gab und der Rest mehr oder weniger gleich schon vom Aussterben bedroht. Nee, ja, vom so Ausscheiden aus, ja. bedroht. Also die war natürlich so, dass nicht in der Gruppenphase gleich schon alle 8 Favoriten aufeinandertreffen, sondern dass es ein bisschen verteilt war, damit die Spannung eben erst später im Achtelfinale und so weiter kommt und da nicht einer mit 100-0 gewinnt. Dementsprechend ging es auch los mit dem ersten Achtelfinale, Akai gegen Takagi. Ja. Das war ja schon mal sehr geladen. Ich habe das nicht mitbekommen, weil ich da weg war. Ich habe natürlich trotzdem meine Stimme noch irgendwie abgeben können über neueste Kommunikationsmöglichkeiten. Die hast du noch reingeschmuggelt am Ende. Ja. Das kenne ich doch. Das geht sogar gar nicht, aber naja. Oh, echt nicht? Nee. Schön. Wenn die Abstimmung vorbei ist, ist sie vorbei. Das ist so. Das ist gut. Und ich könnte höchstens die Namen am Ende noch tauschen, aber das mache ich natürlich auch nicht. Ja, das wäre ja Wahlverzerrung und so ein Kram. auf jeden Fall hat der Takagi mit 73 zu 68 Stimmen gewonnen, also 5 Stimmen Unterschied. Jetzt wird es überhaupt auch immer knapper. Also schade, dass natürlich Akai rausgeflogen ist. Ja. Wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, ich hätte eindeutig gesagt, Akai kommt weiter. Das ich auch. Hätte so sein ich habe auch gewählt für Akai. Ich natürlich auch. Hatte der Takagi nur Außenseiter, also wirklich ganz krasse Außenseiterchancen eingeräumt. Denn eigentlich ist es ja so, wir Männer, wir haben jetzt wieder einen männlichen Querschnitt hier durch die Conan-Fanwelt, hätten, glaube ich, alle Akai gewählt, weil er einfach cooler drauf ist und ich weiß nicht. Und Frauen verbinden natürlich immer irgendwas mit Akai oder Takagi. Ich würde sagen, bei Frauen ist es, ohne jetzt mich hier weit aus dem Fenster zu lehnen und alles zu verallgemeinern, aber Frauen hätten wahrscheinlich 50-50 gestimmt und wir Männer hätten wahrscheinlich eher Akai bevorzugt, so wie ich das schätze. Von daher... Ich war für Takagi. Du warst für Takagi? Ja, ja. Naja, okay. Das kann natürlich auch mal vorkommen, dass man sich vertippt. Ja, danke schön, ja. Ja. Hätte ich gleich sagen können, ich bin weiblich, aber vertippt ist auch gut, danke. Ja, Naja, jetzt ist Akai raus. Ich hatte sogar damit gespielt, dass er vielleicht eventuell ins Halbfinale kommen könnte. Jetzt ist er schon im Achtelfinale hier rausgeflogen. Danke, Kevin. Ja, beim nächsten Duell ging es dann Heiji gegen Jody. Heiji hat sich da mit 83 zu 46 Stimmen durchgesetzt, also deutlich. Braucht man gar nicht mehr zu sagen. Eindeutig, ja. Eindeutig. Heiji hat einfach schon beim letzten beiden Charakter-Contest bewiesen, dass er es drauf hat. Und ja, hat sich jetzt deutlich gegen Joey durchgesetzt, was ja eigentlich im Achtelfinale gar nicht mal so gang und gäbe ist. Da geht es eigentlich eher knapp Kopf an Kopf rennen. Ja, es kommt ja im Achtelfinale ja dann auch immer so. Wie gesagt, welche Leute sind halt vorher rausgeflogen und dann ändern die natürlich auch ihre Stimmen. Ja, also ja, ich hatte zum Beispiel gegen Jody habe ich noch einen persönlichen Hass, weil Christian, also Infinity, ist bekennender Jody-Fan und hat damals nicht für Okia gestimmt deswegen. Oh. Deswegen kann ich auch nicht für Jody stimmen. Da gibt ja Jody eine Schuld. Ja, gibt deswegen die Schuld gegen meine Stimme. Jody. Also ich muss sagen, Jody ist für mich in der letzten Zeit auch ein bisschen mehr zu, so zum 0815 Charakter geworden, um dieses Wort 0815 nochmal einzubauen. ja, also Heiji ist immer mit dabei und Jody ist momentan eher so nebensächlich und von daher... Ich war schon immer eher Nebencharakter. Selbst, ja, aber früher hatte sie noch so eine mysteriöse Rolle mit Wermut und sowas. Ja, bei stimmt. Episode 345 war sie vor so allem in Deutschland. Zentrum. Und in bei... Oh. Ja? Ja, die Synchronsprecherin, das war ja mies. Aber das werde ich nie verzeihen, das war einfach nur gemein. Aber selbst bei den aktuellen Ereignissen, wo Jody so eine Rolle spielen könnte, spielt sie eher die untergeordnetere Rolle. Also angefangen bei der Einschleusung Kirs wieder in die Organisation, da war sie eigentlich mehr so ein Spielball von Akai, Camel und oder Camel und Black okay, ja. Und nee, so weiter. Ich sehe das so, sie ist einfach nur, es hat sich ihre Persönlichkeit verändert. Durch den Verlust von Akai. Sie hat sich sehr stark verändert. Okay, da spielt sie noch eine übergeordnete, eine größere Rolle, als sie Akai sucht, aber im Endeffekt, ja, ist traurig, was mit ihr passiert ist. Aber dafür gibt es eben neue Charaktere und das muss man einfach so sehen und hinnehmen. Juli kommt bestimmt noch zurück. Einen zweiten Frühling hat jeder mal. Ja. Ganz sicher. Genau wie Okia, nee. Achtelfinale 3, da ging es aber jetzt mal richtig heiß her. Konnte ich meine Stimme zum Glück auch noch abgeben, also zum Glück. Man merkt hier wieder, es ist jede Stimme wichtig. Es gab dann nach eintägiger Debatte und Abstimmung gab es ein 80-80 Unentschieden zwischen Kokoro und Shinichi. Stellt sich nicht heraus, wer der bessere Meisterdetektiv ist. Da ging es in die Verlängerung um eine Stunde. Im Endeffekt konnte sich dann Kogoro mit einer Stimme auch gegen Shinichi durchsetzen. 47 zu 46. Liegt wahrscheinlich daran, dass ein Shinichi-Fan da nicht online war oder keine Ahnung was. Es ist echt unglaublich gewesen. Ich habe das nicht verfolgen können, nur im Nachhinein habe ich es jetzt gelesen. Aber man merkt, jede Stimme ist wichtig und wahrscheinlich auch gut, dass ich da die Stimme für Kokoro abgegeben habe, sonst wäre es wieder im Unentschieden ausgegangen. Nun ja. Ja, ich bin auch froh, da in beiden Fällen meine Stimme noch abgegeben zu haben. Natürlich für Kokoro. Ich auch, Kokoro, ja. Kokoro-Fanbase hier, keiner mag Shinichi. Oder Olli? Ah, Olli Kudo, das ist ja schon... Ja, das ist entscheidend, ne, also... Will sich jetzt hier nicht outen. Yusaku Kudo vielleicht. Nee. Ja. Nee, also ich stehe da schon zu. Ich habe für Shinichi gewählt gehabt und. Ein Mann, ein Wort. Naja, aber ich muss leider dazu gestehen, wie gesagt, da es mein erster Contest war, habe ich das mit dem Stechen gar nicht gekannt. Ja, es war eigentlich auch früher so, dass die Stechen einen ganzen Tag lang gingen. Das habe ich dann später in einem weiteren Stechen, das wo wir noch zukommen werden. Auch so gemacht, ist erst auf einen Tag angesetzt, weil es eben bei einem bisherigen Charakterkonsens so war. Dadurch, dass ich jetzt hier eine Urlaubsvertretung hatte, in Form von DUS, hat er sich einfach mal spontan mit der Administration abgesprochen, dass die Verlängerung auf eine Stunde angesetzt. War im Endeffekt aber auch schlau, da wir so sonst in Zeitverzug geraten wären und dann das Finale nicht mehr rechtzeitig hätten beenden können. Also in diesem Fall, ja, danke an DUS und so weiter, die oder das ganze Team, das sich hier für den besten Weg entschieden hat. Und ich denke mal, eine Stunde reicht auch, um alles gut über die Bühne zu bringen. Also Kokoro ist, glaube ich, verdient weiter, muss ich mal so sagen. Nee. Wäre es denn dann noch zum dritten Stechen gekommen? Es wäre so lange weitergegangen, oder? Bis ich hätte eine Münze werfen müssen. Wenn es vielleicht 3-4 unentschieden, dann hätten wir irgendwann eine Münze geworfen, was ich was. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es war ja verrückt, dass es wirklich dann im Stechen auch nur eine Stimme Unterschied war. Ja. Dafür war es dann im nächsten Achtelfinale schon etwas deutlicher, wo es dann hieß, Goro versus Miwako Sato, nachdem sich Sato ja, wie wir gerade eben schon besprochen hatten, sehr deutlich in der Gruppenphase durchgesetzt hat, war es jetzt diesmal auch im Achtelfinale wieder sehr deutlich. Also Sato hat wirklich eine breite Anhängerschaft, muss man ehrlich mal sagen, mit 98 zu 50 Stimmen gegen Goro. Ja, da bleibt mir fast die Spucke weg. Oder die Leute mögen Goro einfach nicht. Ja. Ja. Naja, es gibt auch viele Kogoro-Wähler wegen des Namens, die den Goro wählen. Mhm. Vielleicht, weil Kogoro schon weiter ist. Naja, war denn nicht mehr so groß, der Wille da, Goro nochmal zu wählen. Ich muss sagen, ich hatte meine Stimme hier, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist schade, dass man es nachher immer nicht weiß. Man könnte zwar die Wahlen auch so gestalten, dass man nachher sieht, wer wem welche Stimme gegeben hat. Allerdings halte ich das nicht für eine gute Idee, da sonst jeder sieht zum Beispiel, dass Kevin jetzt für Goro abgestimmt hat. Also ich mag vor allem Sato sehr, da sie auch in den aktuellen Kapiteln wieder eine interessante Rolle gespielt hat. Und ist auch wieder zu sehr, ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Kevin ist ja da. Ja, ich will. Andere Zuhörer, glaube ich, auch wollen nicht gespoilert werden und das will ich ja auch mal so stehen lassen. Ich habe mich ja bisher sehr gut beherrschen können und von daher mache ich mal weiter mit dem nächsten Achtelfinale. Jin gegen Wermut, also hier das Alkoholduell. Ging eigentlich um den Martini. Konnte dann im Endeffekt Wermut für sich entscheiden mit 74 zu 64 Stimmen. Ganz knapp. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich hier die Stimme gegeben habe. Ich glaube, Wermut, aufgrund der aktuellen Ereignisse. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber... Ein Spoiler? Ja, genau hier. Ob Wermut hier so überlegen war, ich schätze mal... Also, ist natürlich so eine Sache, ich glaube... Es ist schwer jetzt hier zu sagen, wer wen wählen würde, aber ich glaube, weibliche Charaktere würden eher dem Bösewicht Jin die Stimme geben... Und männliche Charaktere vielleicht Wermut. Ich weiß nicht, ob das wirklich so aufgeht. Also ich mag, glaube ich, Jin auch eher als Persönlichkeit als Wermut. Von daher... Na, Wermut ist immerhin begriffen, dass die Organisation doof ist, was sie macht. Ne? Jin ist der Oberböse. Das sind sie begriffen. Ja, Jin ist böse der und Oberböse ist auch, ne, auch böse. Bösewichte kommen aber immer gut an, das ist einfach so. Also, außer wenn ich irgendwie. kleine Anspielung. aber nee, ich denke schon, dass. Wermut hat verdient gewonnen. Jo, das kann man so sagen. Also, irgendwann scheitert jeder, bis auf einen Charakter eben, der dann gewinnt, aber. Jetzt ist dann eben Jin rausgeflogen. Naja, dafür durfte dann Jin, der Benutzer bei uns im Forum, das nächste Duell eröffnen, wo dann Subaru Okiya mit dabei war gegen den Schmalspur-Dieb, oder wie er genannt wird. Ich hätte eigentlich am liebsten beide rausgeworfen, glaube ich, aber ich hätte es lieber Okiya gegönnt. Also 79 sind 72, mit 7 Stimmen Unterschied ist Okiya rausgeflogen, musste sich verabschieden, sagen wir es mal so. Hätte Clemens wahrscheinlich auch so ausgedrückt. Er wollte sich verabschieden. Er wollte seine Brille abnehmen und sich enttarnen. Er wollte wahrscheinlich einfach nicht zu sehr ins Rampenlicht lücken. Genau. Und lieber alles aus der Ferne irgendwie abhören und beobachten und verwandeln. Das war ein Spoiler. Spoiler. Also Kaido Kid hat natürlich eine große Fangemeinschaft und da werden wahrscheinlich eher die Frauen für ihn gestimmt haben. Bei Subaru Okiya ist es eher so, viele kennen ihn nicht und es ist auch so, dass er eher mysteriös ist, also eher im Hintergrund auftritt und da werden wahrscheinlich eher vor allem die Leute für ihn gestimmt haben, die aktuellen Theorien verfolgen, die sich näher mit ihm beschäftigen, so wie ich auch zum Beispiel, und die werden da wahrscheinlich eher auf Okiya eingegangen sein, wohingegen Kaido Kid, da kann man nicht viel spekulieren, bis eben beim eigenen Manga, wo es allerdings auch sehr klar ist, dass da wird ja nicht so häufig veröffentlicht wie Detektiv Conan jetzt jede Woche. Naja. Gut. Dann haben wir das nächste Achtelfinale, das siebte. Da ging es Aihaibara gegen Sera. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht, wie sich Sera da geschlagen hat. Mit 67 zu 87 Stimmen von Aihaibara ist Aihaibara dann weitergekommen. Das war für mich eine der schwersten Abstimmungen. Ich habe da ewig überlegt, wen nehme ich. Für mich auch. Also wenn ich nochmal abstimmen dürfte, hätte ich wahrscheinlich Sera die Stimme jetzt eindeutig gegeben. Also ich, Bei mir genau umgekehrt. Ich wäre dann zum Eisen gegangen. Auf jeden Fall hat Ai gewonnen und. Hat sie? Ja. Ja, sie hat ja auch einen Charakter-Contest gewonnen. Ich weiß, das war, glaube ich, der erste, oder nicht? Ich bin mal. War der erste? Nee, der erste war Shinichi. Den zweiten hat. Die erste war Shinichi und der zweite war Ai. Und jetzt ist sie auch wieder weitergekommen ins Viertelfinale. War eigentlich abzusehen, dass sie auch wieder irgendwo mit oben mitmischen wird. Genauso wie. Okay, bei Shinichi ist nicht ganz so klar, aber Ai hat generell eine sehr breite Fanbase, eben auch von denen, die sagen, Ai. Und Shinichi gehören zusammen oder Iconen und sowas. Ah, da gibt's ja im Forum ein paar ganz schöne Geschichten, ne, mit ja. Shinichi und Ai. Auf jeden Fall gibt's eine so eine breite Masse, die davon eben die das so will und dementsprechend haben auch viele für Ai gestimmt. Das ist einfach so. Muss die Fakten mal auf den Tisch legen. Das ist einfach man so. Muss man auch mal auf den Tisch legen, dass Ai einfach ein toller Charakter ist. Ja, also Ai hat die Serie schon sehr maßgeblich beeinflusst, als ihm das erstmal aufgetreten ist und ist auch jedem Fan eigentlich bekannt, im Gegensatz zu Sera natürlich, wie der hier. Ja, ich finde auch beide Charaktere interessant, weil die auch beide, finde ich, nicht vollkommen gut sind. Ai Haibara hat eben so eine dunkle Vergangenheit mit der Entwicklung von APTX 4869 und Sera scheint auch so ein bisschen... ja, dunkler zu sein, weil sie im Geiselnahmefall ja auch den einen tot zu lassen wollte. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wen von beiden ich hier meine Stimme gegeben habe. Ich glaube Ai, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es. Aber es war schwer. Bevor ihr euch jetzt eure Erinnerungen wieder suchen wollt, können wir doch mal hier weitermachen mit der nächsten Auseinandersetzung zwischen Conan und Saguro Hakuba, wo ich sehr froh bin, dass Conan sich eindeutig mit 92 zu 57 Stimmen durchsetzen konnte und nicht diesem Schmalspur-Detektiv hier wieder das Feld überlassen hat, der nur zwei Auftritte hatte und trotzdem und deswegen wahrscheinlich so eine breite Fanbase hat. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, er ist auch eher so ein Frauenheld. Die wollten Conan nur ärgern, ganz einfach. Ja, stimmt, Frauenheld, deswegen. Ja, er kommt aber ja auch im Kaito Conan muss da klar davor. Weiter. Ja, okay. Gut. Ja, dann machen wir mal schnell weiter mit dem Viertelfinale. Wir müssen hier mal ein bisschen auf die Tube drücken. Heiji gegen Takagi. Da konnte sich Heiji mit 82 zu 74 Stimmen, mit 8 Stimmen Unterschied, knapp gegen Takagi durchsetzen. Ja. Und ich finde das eigentlich auch eine gute Wahl. Also ach, Heiji, ich war für Takagi. Ja. Ja, es sind auch beides so eher gehen in die gleiche Richtung, also was die Fangemeinschaft betrifft. Trotzdem finde ich irgendwie, Heiji hat am Ende im Endeffekt doch noch ein bisschen mehr dahinter und hilft auch Conan irgendwie im Kampf gegen die Organisation und Takagi ist mehr so ein Nebencharakter, der eigentlich kaum, okay, hat ein paar große Momente, aber stellt sich eher auch dumm an. Okay, Heiji auch. Naja. Heiji ist einfach mehr Hauptcharakter als Takagi. Ja, so kann man sagen. Ja, das war, du hast mir die Worte von der Zunge abgelesen. Gerne. Nein, hat er nicht. Gut. So, nächstes Viertelfinale sind wir ja schon. Da ging es Kogoro Mori gegen Miwako Sato. Das hat mich persönlich sehr überrascht. Sato hatte sich vorher schon mal bewiesen, dass sie wirklich viel Stimme auf sich vereinigen kann gegen Goro und dann eben auch in der Gruppenphase. Und in diesem Fall hat sogar dafür einen Sieg gegen Kogoro Mori, den Meisterdetektiv des Ostens, Westens, weiß ich nicht. Des Biers. Des Biers, ja. Also, ich war wirklich enttäuscht von Kogoro. Ja. Ich habe für ihn gestimmt und ich war mir auch ganz sicher, er gewinnt, aber nö. Er wurde wirklich von Sato bam auf den Boden. Ja. Das ist wirklich krass. Also, Sato hat, das ist erstaunlich. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen, so erstaunlich ist das. Kann es auch sein, dass hier irgendwie mehr Stimmen abgegeben wurden? Weil hier sind 165 Stimmen. Ich glaube, in den anderen war nicht so viel, oder? Ja, das kann natürlich sein, dass sich die Stimmen am Ende... also je knapper das wird, desto mehr kommen natürlich auch die Fans an und schreiben noch weitere Fans an, dass ich mal abstimmen soll und so weiter. Und dementsprechend sind solche knappen Ergebnisse auch überhaupt von den Zugriffszahlen auf die einzelnen Themen, wenn ich das mal hier mal so verallgemeinert darstellen darf. Also je spannender es wird, desto häufiger wird ein Thema auch angeklickt, und um dann nochmal nachzugucken und so weiter. Also, ja. Oh, stimmt, das Duell Kogoro gegen Shinichi hat ja 7000 Klicks, also die meisten hier. Ja, das ist ist einfach so. Also von dementsprechend auch schön, wenn es spannende Duelle gibt, also auch für den gesamten Contest und für die Fans, dass sie da was zu diskutieren haben, und ich finde es immer schön, dass es überhaupt diesen Contest gibt, den wir vor 2 Jahren schon eingeführt haben, 2010. Ja, nächstes Duell, Viertelfinale, Wermut gegen Kaito Kid. Da bin ich froh, dass dieser dumme Kaito Kid endlich mal raus ist, der ja Oki rausgeschmissen hat. Und Wermut hat sich dann mit 83 zu 79, also mit 4 Stimmen Unterschied, 51 zu 49% durchgesetzt. Knapper ging es eigentlich kaum. Ja, ich bin froh, dass Kaito Kid raus ist. Ich finde es schade. Knapp, ungewohnt knapp, aber ich war erleichtert, als es dann doch soweit war. Chaos klingt doch ja nicht. Die hat ja. Twitter war kaputt dann, ja. Da war. Ja. Okay, er ist ja auch schon lange rausgeflogen, von daher. Also, irgendwann fliegt ja, wie ich sagte, jeder raus, bis auf den Sieger, aber. Ist immer so. Man muss das einfach verkraften können. Genau. Und je weiter man kommt, desto besser ist es natürlich. Ich war bei Oki ja schon froh, dass er ins Achtelfinale geschafft hat und bei Kaito Kid einigermaßen mithalten konnte. Das war erstaunlich. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich dachte, erst als ich gelesen hatte, dass es die Begegnung geben würde, dachte ich erst, oh mein Gott, der ist schon, habe ich schon abgeschrieben, aber dass er sich so rankämpfen konnte, Mensch, Hut ab. Naja, Viertelfinale 4, das letzte, war dann Ai gegen Conan, wo Conan sich mit 4 Stimmen, genauso wie beim vorigen Viertelfinale, mit 4 Stimmen Unterschied gegen Ai durchsetzen konnte. Das hat mich auch sehr gewundert, da Ai ja den Charakter-Contest gewonnen hat und jetzt hier im Viertelfinale gegen Conan auszuscheiden, ist nicht ganz so gang und gäbe, zumal ja Conan auch in den früheren Contests immer sehr früh eigentlich rausgewählt wurde und auch nicht wirklich als eigentliche Hauptcharakter, also die wirkliche Hauptfigur der Serie, hat man ja meistens, sind ja nicht gerade viele Fans, die mit dem sympathisieren. Trotzdem ist jetzt hier Ai dann rausgeflogen. Naja, das war aber auch ein, ja, kann man sagen, ein gemeines Duell, ne? Weil das sind ja auch so die zwei wichtigen Hauptcharaktere und dann die gegeneinander. Da musste ich auch schon, ich musste nicht so lange überlegen, aber einige andere. Halber ist eigentlich so der Favorit und wenn man den irgendwie mal rausgeschmissen hat, dann ist eigentlich alles möglich, hatte ich so das Gefühl. Also seitdem Ai hier raus ist, da hätte eigentlich alles passieren können. So ist es dann eigentlich auch gewesen im Halbfinale 1, Heiji gegen Sato. Da musste Sato dann doch den kürzeren ziehen. Gegen Heiji hat natürlich nicht jede Kommissarin oder Inspektorin, ist sie, glaube ich. Oder je nachdem, weiß man gar nicht, Manga. Was da los ist. Polizistin Chance. Genau. Beamte noch besser. 85 zu 76 ist für so eine Finalrunde doch schon etwas deutlicher gewesen. 53 zu 47%. War eigentlich klar, dass Heiji sich hier nicht das Finale nehmen lassen wird. Da er auch schon in den letzten beiden Ausgaben jeweils immer auf Platz 2 war und dieses Mal vielleicht eventuell auf Platz 1 kommen wollte. Ja. Oder hättet ihr Sato den Einzug ins Finale zugetraut? Nö, eigentlich nicht. Zugetraut hätte ich es ihr, denke ich mal, schon, aber. Nur gegen Heiji, das ist ganz schwierig, nee. Ja, ich finde es ein Hochcharakter, ne? Gegen Heiji kommt man so schnell nicht an. Zumindest nicht bis zum Finale, nicht? Ja, also dann ging es weiter mit dem zweiten Halbfinale, Wermut gegen Conan. Da kam das zweite Stechen, das ich gerade eben schon mal angedeutet habe. 89 zu 89 ging es nach dem einen Tag der Abstimmung aus. 89 zu 89, das ist krass, also wirklich erstaunlich. Dann ging es in die Verlängerung. Ich wollte das erst auf einen Tag ansetzen, habe das allerdings erst danach um 2 Stunden, also auf 2 Stunden verkürzt. Das war natürlich zum Unmut einiger Fans, da zu dem Zeitpunkt Wermut schon einen großen Vorsprung hatte. Es tut mir in diesem Sinne natürlich leid. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht auf die Stimmen geachtet habe und einfach nur von einer Administratorin, die ich hier, glaube ich, nicht nennen will. Okay, Administratorin. Es war Sherry. Sie hat mich angeschrieben, dass man das lieber verkürzen sollte, damit wir noch mit dem Zeitplan hinterherkommen und sich eben Dus und Sherry beim ersten Stärchen schon darauf geeinigt hatten, dass man es auf 1 Stunde begrenzen sollte. Das habe ich dann dieses Mal auf heruntergesetzt, dann noch nachträglich, alle darauf hingewiesen, oben im Startpost und dann unten nochmal in der Diskussion. Das musste man eigentlich mitbekommen. Ich habe da auch wirklich nicht aufs Ergebnis geachtet. Müsst ihr mir eigentlich mal glauben. Naja, glaubt mir es nicht. Von daher tut es mir natürlich leid für alle Conan-Fans, dass es dann nicht für den Tag gereicht hat. Also, ja, ist dann eben Wermut weitergekommen mit 54 zu 48 Stimmen. Tja. Ist auch schön. Dann, das war halt dann so, ja. Das ist ja. Naja. Kann man nichts machen, ist nun mal Pech. Also. Das ist deine Schuld! Tut mir leid, ja. Dann ging es um. Gleichzeitig spielen Platz 3 und das Finale sind dann gestartet, da wir nicht mehr genug Zeit hatten. bezüglich der Spielplatz 3 noch einen eigenen Tag dazu zu nehmen. Es war ja sonst immer eintägig und dann nichts mehr dazwischen. Jetzt zwei Begegnungen auf einmal. Im Spielplatz 3 Sato gegen Conan. Da konnte sich Conan mit 84 zu 74 Stimmen durchsetzen. Fand ich auch nicht überraschend. Ja, ich muss sagen, ich hätte Sato eigentlich alles zugetraut, nachdem sie sich ja so weit hochgekämpft hatte. Hätte sie ihr, glaube ich, auch. Das war dann die Rache der Conan-Fans von gestern, ne? Ja. Die kamen dann alle an und haben hier dann Bumm her. Ja. Und dann ja. Das Finale Heiji gegen Wermut. Da musste ich dann eigentlich, obwohl ich für Heiji war, natürlich für Wermut stimmen, dass ich Heiji nach 2 Vize-Siegen jetzt nicht hier zum Sieger küren lassen konnte. Der muss jetzt einfach zum dritten Mal auf den zweiten Rang. Und das ist dann am Ende im Endeffekt auch geworden mit 91 zu 82 Stimmen. Also auch wieder eine Menge Stimmen hier. Also herzlichen Dank an alle, die abgestimmt haben und überhaupt irgendwo mal ihre Stimme abgegeben haben. Es ist immer wichtig, hier Stimmen abzugeben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja. Wermut hat auch... Es ist schön, wenn man wählen kann, ne? Würde Anke Engelke sagen. Ja, genau. Also in diesem Sinne würde ich auch sagen, hat Wermut verdient geworden. Nachdem Ei rausgeflogen ist, hatte ich ja, wie ich schon sagte, damit gerechnet, dass alles möglich ist. Und Wermut hat sich jetzt eben diesen Siegertitel hier geschnappt. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass Sato gewinnt oder was ich was wäre. Also, nee. Aber ich habe nicht mit Wermut gerechnet. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, Heiji macht das Rennen noch, aber... Heiji ist bekannt als der ewige Zweite. Ja. Vize-Kusen. Nee, genau. Vize-Heiji. Ja. Ja, ich hatte ehrlich gesagt auch nicht mit Wermut gerechnet. Zumal sie jetzt in letzter Zeit eigentlich kaum wichtige Momente hatte in der Serie. Ja. Aber doch, so, ja. Ja, allgemein halt eine mysteriöse Person ist und zwischen Gut und Böse steht. Also verdiente Siegerin. Ja. Verdient auf jeden Fall, aber ich hab nicht damit gerechnet. Ich kann es nochmal sagen. Ich dachte an andere Leute, aber nicht an Wermut. Ja, also Wermut kommt eher aus dem Hinterhalt, wenn man das so sieht. aber insgesamt denke ich mal, der Charakterkontest ist eigentlich ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Also es gab keinen Wahlbetrug wie beim letzten Mal, wo ja einige Benutzer sich doppelte oder gar dreifache Accounts angelegt haben, um eben den Charakter nach vorne zu bringen. Woran hast du das gemerkt? Da haben wir... An der E-Mail-Adresse, IP-Adresse oder... Man bekommt es einfach mit. Wir wollen hier nicht unsere internen Möglichkeiten offenlegen. Da werde ich nachher nochmal ausfahren. Auf jeden Fall gab es diesmal aufgrund unserer vorbeugenden Maßnahmen keine Möglichkeit, das so zu machen oder nicht in diesem Maße, wie es beim letzten Mal der Fall war. Das war auch gut, dass da die Administration oder das Team dran gedacht hat im Vorfeld, als ich den Hinweis auf den Charaktercontest vor einiger Zeit nochmal, also kurz vor Starten, im internen Forum angesprochen habe. Und insgesamt lief es eigentlich auch recht gut. Ich denke mal, die Fans können damit zufrieden sein, wie es gelaufen ist. Und es gab auch spannende Duelle, also was man nach der Gruppenphase vielleicht gar nicht gedacht hätte, aber es war doch recht spannend. Und auch ist es fair zugegangen, wie ich schon sagte. Und ich muss mich hier an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die abgestimmt haben natürlich, die diskutiert haben, die ihre Meinung kundgetan haben, die hier Bürste auf ihre Seite gezogen haben, alle, die ihre Stimmen verzögert haben. Oh, und habe ich mich auch schon beim Team bedankt, das mich unterstützt hat. Das muss auf jeden Fall nochmal erwähnt werden. Danke an alle, die mich in meiner Abwesenheit hier unterstützt haben, dass der Charakter-Contest zeitig beendet werden konnte. Also ach, und die, wo keine Kids gewählt haben, bei denen werden wir uns auch nicht bedanken. Und ich bedanke mich auch bei allen, die Okia gewählt haben und ihnen zu einem grandiosen Ergebnis verholfen haben. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Doch, das war doch gut. Ja, also. Kann man zufrieden sein, oder? Ja. Also, es war sehr gut. Und die nächste Ausgabe für alle, die jetzt hier diesen Podcast hören und sich fragen, wann es endlich weitergeht. Es wird, wie gewohnt, am 4. Mai 2013 die nächste Ausgabe geben. Und also, es ging bisher immer am 4. Mai los. Und es wird auch nächsten Jahr so sein. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Dann vielleicht mit Sera noch mehr Stimmen und auch ein paar Stimmen für Amuro. Eventuell gibt es dann sogar ein paar Überschneidungen mit Amuro, Borben und ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, was passieren wird. Einfach mal abwarten. Dann kommt schon was. Genau, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder einen Podcast dazu darüber machen und uns darüber auslassen, was dann alles passiert ist oder was dann passieren wird. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne beende ich den Podcast einfach mal. Und ja, bedanke mich noch bei allen, die auch hier zugehört haben und eventuell auch alle, die hier zugehört haben und beim Charakter-Contest mitgemacht haben. Es werden ja sicherlich einige sein hier unter unseren Hörern, die auch abgestimmt haben oder sich an der Diskussion beteiligt haben. Oder beides. Macht natürlich Sinn, wenn man abstimmt und sich danach an der Diskussion beteiligt. Oder das wäre schön, ja. Oder die Stimme erst zurückhält, dann diskutiert und dann abstimmt oder was weiß ich was. Auf jeden Fall danke an alle, die hier reinhören, die mitgemacht haben. Ich hatte es gerade eben schon gesagt. Ja, danke einfach an alle, die das hier hören. Und ja, vielen Dank an meinen Mitmoderatoren hier heute. An meine Mitmoderatoren. Und ja, in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao, jo, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich auch ganz vergessen, auch auf unsere Möglichkeiten hinzuweisen, wo man uns so abonnieren kann, nämlich iTunes, so. Twitter, Facebook und so weiter. Ihr kennt die ganzen Kram vom letzten Mal. Also, ja, das kennen ja alle. Die wissen wo und wann. Kennen sie schon auswendig. Das ist kein Problem.